Mein Honey oder mein Liebchen? Mein Liebchen hat so etwas, das ist so weich, so süß. Und dieses kleine Etwas, das ist mein Paradies. Du Schwein, du. Ich will damit nicht sagen, dass sie es allein nur hat. Das hat wohl jedes Mädchen, hier und in jeder Stadt. Die eine hat's für viele, die andere nur für sich. Da lobe ich mir mein Liebchen, die hat es nur für mich. Und dieses kleine Etwas ist meines Liebchens Mund. Und wer was anderes dachte, der ist ein Schweinehund.